Tänze, Gesang und afrikanische Trommeln vor den Büros der Hafenpolizei in Samosstadt. Es ist ein bunter, friedlicher Protest. Einige hundert Flüchtlinge, vor allem Afrikaner, sind die wenigen hundert Meter aus ihrem Zeltcamp hoch über der Stadt runter ans Wasser gekommen. Wir können nicht mehr, lautet ihre Botschaft nach langen, heftigen Regenfällen. Viele tragen nur dünne Kleidung und Badelatschen. Wir leben unter wirklich unmenschlichen Bedingungen. Das kann so nicht weitergehen. Schauen Sie sich im Camp um. Wir bekommen extrem schlechtes Essen. Nur durchnässte Zelte für mehrere tausend Menschen. Es geht uns wirklich sehr, sehr schlecht. Eine Mutter aus dem Kongo mit ihren zwei Söhnen. Seit Anfang Dezember ist sie auf Samos, bräuchte dringend Medizin und einen Doktor. Wenn es hier heftig regnet, können wir nicht schlafen. Wir haben Angst, dass der Wind uns das Zelt wegfegt. Und dann schlafen wir alle in der Mitte, in einem Bett. Medizinische Hilfe gab es für mich bisher nicht. Dann bin ich zur Klinik runter in den Ort, gab mir nur was zum Anziehen. Ich solle am nächsten Tag nochmal kommen. Andere haben sie nicht weggeschickt. 4.000 bis 5.000 Flüchtlinge leben zurzeit in Samosstadt. Etwa genau so groß ist die Zahl der Einheimischen. Und die sehen mal frustriert, mal gleichgültig zu, wenn Afrikaner in Badelatschen mit ihren 90 Euro monatlichem Taschengeld einkaufen gehen. Maria, eine Lehrerin, hat großes Verständnis für die Demonstranten am Hafen. Sie sollten hier täglich protestieren, denn so wie sie leben müssen, ist das wirklich unmenschlich. Sie sollten dringend an Orte geschickt werden, wo sie gut leben können. Und davon gibt es genug auf der Erde, Orte, die nicht überfüllt sind und wo es Arbeit für sie gibt. Aber das organisiert niemand. Warum hat die EU keine Pläne? Warum machen die allermeisten Länder immer mehr dicht? Fragen, die manche Flüchtlinge und viele Helfer auf Samos immer wieder stellen. Bogdan von der Hilfsorganisation Samos Volunteers versucht seit gut 2 Jahren, das Unmögliche irgendwie doch zu schaffen. Da viele Flüchtlinge Hautkrankheiten bekommen haben, müssen sie wenigstens regelmäßig saubere Kleider anziehen. Wir arbeiten in der Wäscherei hier jeden Tag 12 Stunden lang. Aber die Zahl der Bewohner im Camp ist zu groß, um für alle ausreichend waschen zu können. Priorität haben zum Beispiel die Fälle, die medizinisch wichtig sind. An einem weiteren trüben Tag dieser Woche hat die Polizei auf Samos verhindert, dass Flüchtlinge aus dem Camp wieder runter an den Hafen gehen konnten, um zu protestieren. Wenn die Tourismussaison wieder losgeht, sind um Hilfe bittende Flüchtlinge am Meer ohnehin ganz unerwünscht. Doch es werden auch im Sommer tausende Flüchtlinge sein, die auf Samos in einer für sie sehr unübersichtlichen Warteschleife verharren müssen. Luisa, eine junge Frau aus dem Kongo, erzählt von 4.000 Euro, die sie gebraucht habe, um aus ihrer Heimat nach Europa zu flüchten. Ich bin hierher gekommen, um internationalen Schutz zu erhalten von der griechischen Regierung und den Vereinten Nationen. Das ist der Grund, warum wir hier sind.